Siebter Brief. Sieht dein Gehirn? Liebe Vanessa, heute Morgen möchte ich dir etwas über unsere Wahrnehmung einer Welt da draußen schreiben. Wie verschaffen uns Körper und Geist diese Erfahrung? Ich sage nicht die Welt, sondern eine Welt. Denn ich möchte dir zeigen, dass wir nicht einfach die Welt wahrnehmen, sondern unsere Vorstellung von ihr. Und ich sage verschaffen, weil Wahrnehmung, anders als wir gemeinhin annehmen, keineswegs etwas ist, was unsere Sinne mechanisch tun, sondern etwas Schöpferisches. Dass ich dir etwas über diesen schöpferischen Tanz zwischen unserem Körper, Geist und der Welt erzählen möchte, hat zwei Gründe. Erstens möchte ich, dass du weißt, wie weitgehend die Welt, die du Augenblick für Augenblick erzeugst, von den Ideen geprägt ist, die du im Laufe deiner Kindheit und Jugend in dich aufgenommen hast. Das ist wichtig zu wissen, bevor wir uns näher mit den Ideen beschäftigen, die die tote Welt ausmachen. Wenn du siehst, wie die tote Weltgeschichte dich geprägt hat, kannst du dich von ihr befreien, falls du möchtest. Später möchte ich dann darstellen, wie du all das zu etwas ganz Persönlichem machen kannst. Du hast die Möglichkeit zu verfolgen, wie du deine Welt selber herstellst. Und dann kannst du vielleicht etwas ändern. Ein möglicher Zugang ist die Achtsamkeitsgewahrseinsübung, von der ich dir im letzten Brief geschrieben habe. Zweitens möchte ich über den schöpferischen Tanz der Wahrnehmung deshalb sprechen, weil es mir darum geht, dass du deine Welt auf eine neue Weise zu sehen lernst, als magisch. Du sollst wissen, dass Körper und Geist in jedem Augenblick deines Lebens mit der Welt tanzen und etwas vollkommen Frisches hervorbringen. Das ist ein schöpferischer Prozess und wie alles Schöpferische immer frisch, immer offen für Neues. Es ist nicht nötig, dass du durch die Ideen, mit denen du groß geworden bist, an eine tote, beengte Welt gefesselt bleibst. Die meisten Menschen denken nicht darüber nach, wie es kommt, dass sie überhaupt etwas wahrnehmen. Wenn du sie fragst, wie siehst du, werden sie wahrscheinlich sagen, dass die Augen so etwas wie das Objektiv einer Videokamera sind und bewegte Bilder aufnehmen, die dann ins Gehirn eingespeist werden. Im Gehirn werden diese Bilder dann zu unserer persönlichen Welterfahrung aufbereitet, ähnlich wie ein Computer Information aufbereitet. Die meisten Leute gehen schlicht davon aus, dass da draußen tatsächlich eine Welt aus Dingen vorliegt, aus Bäumen, Autos, Menschen und anderen Materieklumpen. Irgendwie stellt das Gehirn ein mehr oder weniger treffendes Bild dieser Welt her, und das sehen wir uns dann an wie einen Film. Man spricht hier von der Repräsentationstheorie der Wahrnehmung, weil dieser Gedanke besagt, dass die Sinne uns die Welt abbilden oder eben repräsentieren. Aber so ist es nicht. Zunächst einmal wird uns nur ein Bruchteil der von den Sinnesorganen zum Gehirn gelangenden Impulse überhaupt bewusst. Zum Beispiel kann ein einzelnes Stäbchen, das ist eine lichtempfindliche Zelle der Netzhaut, eine 27 Kilometer entfernte Kerzenflamme registrieren. Die Haarzellen des Ohrs nehmen Schwingungen auf, die kleiner sind als die, welche vom Blutstrom in den Ohrgefäßen erzeugt werden. Sie registrieren sogar Moleküle, die gegen das Trommelfell prallen. Und die Rezeptoren in der Nase brauchen nicht mehr als 4 Moleküle eines Geruchsstoffs, um anzusprechen. Aber das meiste davon nehmen wir nicht wahr. Und diese selektive Wahrnehmung ist notwendig, damit wir überhaupt leben können. Wenn unsere Sinne die Flut der von außen kommenden Signale nicht irgendwie regulieren und eindämmen würden, wären wir durch schiere Reizüberflutung lahmgelegt. Andererseits dürfte eine allmähliche Emanzipation von unseren Konditionierungen wohl daran zu erkennen sein, dass unsere Verarbeitungskapazität für die gewaltige Fülle der uns zugänglichen Informationen größer wird und wir angemessener reagieren können. Sehen wir uns jetzt aber an, was das Gehirn denn tatsächlich macht. In den letzten 10 Jahren ist zur Frage, welche Rolle unser Gehirn bei der Erzeugung unserer Welt spielt, einiges an faszinierender Forschungsarbeit geleistet worden. Um uns selbst so weit wie möglich kennenzulernen, sollten wir auch darüber ein wenig informiert sein. Die Hirnforscher haben inzwischen sehr detailliert ermitteln können, welche Gehirnregionen beteiligt sind, wenn wir denken oder bestimmte Emotionen haben oder bestimmten Verrichtungen nachgehen. Um zu zeigen, wie das Gehirn an der wahrnehmenden Erschaffung der Welt beteiligt ist, möchte ich ganz kurz beschreiben, welchen Weg ein visuelles Bild durch das Gehirn nimmt. Hier möchte ich vor allem darauf hinaus, dass das endgültige Bild, das das Gehirn uns präsentiert, sehr stark mitgestaltet ist von unseren Emotionen und vorgefassten Anschauungen. Was du sehen möchtest, was du nicht sehen möchtest, was du erwartest und so weiter. Das Vermengen der von außen kommenden Botschaft mit deinen Ideen beginnt in dem Augenblick, wo Licht in dein Auge fällt.